Mit den Augen lass mich sehen, mit den Ohren lass mich hören, mit dem Munde lass mich loben, dich, Herr Jesus, ganz allein. Mit den Händen lass mich dienen, mit den Füßen lass mich folgen, mit dem Herzen lass mich lieben, dich, Herr Jesus, ganz allein.